Erster König Salomo liebte viele ausländische Frauen aus verschiedenen Völkern, obwohl er bereits mit der Tochter des Pharao verheiratet war. Zweiter Gott hatte den Israeliten verboten, sich mit diesen Völkern zu vermischen, weil sie das Volk zur Anbetung fremder Götter verführen würden. Dritter, er hatte 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen, die schließlich einen schlechten Einfluss auf sein Herz ausübten. Vierter, als Salomo alt wurde, brachten ihn seine Frauen dazu, anderen Göttern zu dienen, so dass er Gott nicht mehr treu war. Fünfter, er betete die Göttin der Sidonier und den grausamen Gott der Ammoniter an, anstatt Gott allein zu dienen. Sechster, Salomo tat Dinge, die Gott missfielen, weil er nicht so gehorsam war wie sein Vater David. Siebter, er baute sogar Opferstätten für die Götter der Moabiter und Ammoniter auf einem Berg, der östlich von Jerusalem liegt. Achter, das gleiche tat er für alle seine ausländischen Frauen, damit sie ihren eigenen Göttern Rauchopfer und andere Gaben bringen konnten. Neunter, deshalb wurde Gott zornig auf Salomo, da er sich von dem Gott Israels abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war. Zehnter, obwohl Gott ihm ausdrücklich verboten hatte, fremden Göttern zu folgen, hielt sich Salomo nicht an diese wichtige Anweisung. Elfter, darum sagte Gott zu Salomo, weil du meine Gebote und Verträge gebrochen hast, werde ich dir das Königreich wegnehmen und es deinem Diener geben. 12. Er fügte hinzu, dass er dies wegen David nicht sofort tun würde, sondern erst seinem Sohn das Reich entreißen werde. 13. Doch er wollte dem Sohn nicht das ganze Reich nehmen, sondern ihm einen Stamm lassen, um David und Jerusalem zu ehren. 14. Dann ließ Gott einen Gegner für Salomo auftreten, nämlich Hadad aus dem königlichen Haus von Edom. 15. Früher hatte David die Edomiter besiegt, während sein Feldherr Job alle Männer in diesem Land tötete. 16. Job blieb damals 6 Monate lang mit dem ganzen Heer dort, bis er alle männlichen Bewohner vernichtet hatte. 17. Hadad war zu dieser Zeit noch ein kleiner Junge und floh mit einigen Dienern seines Vaters nach Ägypten. 18. Sie reisten durch Midian und Paran nach Ägypten, wo der Pharao Hadad ein Haus, Nahrung und Land gab. 19. Hadad gefiel dem Pharao so gut, dass dieser ihm die Schwester seiner eigenen Frau zur Ehefrau gab. 20. Sie bekamen einen Sohn namens Genubat, der zusammen mit den Kindern des Pharao im Palast aufwuchs. 21. Als Hadad in Ägypten hörte, dass David und Job gestorben waren, bat er den Pharao um Erlaubnis, in seine Heimat zurückzukehren. 22. Der Pharao fragte ihn, was ihm bei ihm fehle, doch Hadad wollte unbedingt in sein eigenes Land ziehen. 23. Gott schickte Salomo noch einen weiteren Feind namens Rezon, der vor seinem Herrn, dem König von Zoba, geflohen war. 24. Rezon sammelte Männer um sich und wurde Anführer einer Gruppe, nachdem David die Aramäer besiegt hatte. 25. Er herrschte in Damaskus über Aram und blieb ein Feind Israels, solange Salomo lebte, genau wie Hadad. 26. Auch Jerobeam, ein Beamter Salomos aus dem Stamm Ephraim, lehnte sich gegen die Herrschaft des Königs auf. 27. Der Grund für seinen Aufstand war, dass Salomo Bauarbeiten in Jerusalem durchführte, um die Stadt seines Vaters zu befestigen. 28. Da Jerobeam ein sehr tüchtiger Arbeiter war, machte Salomo ihn zum Aufseher über die Arbeiter des Hauses Josef. 29. Eines Tages traf Jerobeam außerhalb von Jerusalem den Propheten Ahia, der einen ganz neuen Mantel trug. 30. Ahia nahm seinen neuen Mantel und zerriss ihn in 12 Stücke, während sie allein auf dem Feld waren. 31. Er sagte zu Jerobeam, nimm 10 Stücke, denn Gott wird Salomo das Reich wegnehmen und dir 10 Stämme geben. 32. Nur ein Stamm sollte Salomos Nachkommen bleiben, damit David und die Stadt Jerusalem weiterhin geehrt werden. 33. Dies geschah, weil Salomo Gott verlassen hatte und stattdessen die Götter der Nachbarvölker anbetete, anstatt den Gesetzen seines Vaters zu folgen. 34. Gott wollte Salomo jedoch nicht sofort alles wegnehmen, sondern ihn wegen David für den Rest seines Lebens Herrscher bleiben lassen. 35. Erst seinem Sohn wollte er die Herrschaft über die 10 Stämme entziehen, um sie Jerobeam zu übertragen. 36. Dem Sohn Salomos sollte jedoch ein Stamm bleiben, damit die Familie Davids in Jerusalem immer eine Bedeutung behält. 37. Gott versprach Jerobeam, dass er über alles herrschen dürfe, was er sich wünschte, und König über Israel sein werde. 38. Wenn Jerobeam Gott gehorchen und seine Gebote halten würde, wollte Gott ihm eine dauerhafte Herrschaft versprechen. 39. Gott wollte die Nachkommen Davids zwar für ihr Verhalten bestrafen, aber diese Strafe sollte nicht für immer dauern. 40. Als Salomo versuchte, Jerobeam zu töten, floh dieser nach Ägypten zum König Schishak und blieb dort bis zu Salomos Tod. 41. Alle anderen Taten Salomos und Berichte über seine große Weisheit stehen in einem Buch über seine Geschichte geschrieben. 42. Salomo regierte insgesamt 40 Jahre lang von Jerusalem aus über das ganze Volk Israel. 43. Schließlich starb Salomo und wurde in der Stadt Davids begraben, woraufhin sein Sohn Rehabeam der neue König wurde.